gesprungen. Einer war unser Kamerad ist tot. In der Presse habe ich keine Zeile gefunden. Was kümmert sie sich schon um unsere Not? Wir vergessen euch nicht, euer Opfer ist unsere Verpflichtung. Wir werden weiter kämpfen, das Deutsche Reich ist unsere Richtung. Und immer noch sind die Medien am Lügen. Der Staat sei auf den rechten Augenblick. Verletzte und Hass ist wieder voll am Betrügen. Wäre nicht letzte von mit unseren Kameraden, denn wir vergessen euch nicht, euer Opfer ist unsere Verpflichtung. Wir verzeihen euch nicht, unsere Lache ist unsere Vernichtung. Großmann und Ausländer haben frei Spiel. Wir feiern morgen, gibt es höchste Währung. Die Grünen Söldner sind in der ein Spiel. Was ohne Schutz und als Strafe Belehrung. Doch du, Kamerad, du hast dich gewehrt. Sind mit dem Scheißsystem. Du erkanntest dir, dass alles verkehrt. Doch auf deinem Menschenleben war ihnen nichts wert. Kameraden, Kameraden, Kameraden. Wir vergessen euch nicht, euer Opfer ist unsere Verpflichtung. Wir werden weiter kämpfen, das Deutsche Reich ist unsere Richtung. Und immer noch sind die Medien am Lügen. Der Staat sei auf dem rechten Augenblick. Verletzt und Hass wird wieder Volk am Betrügen. Wäre nicht schlecht, wenn wir mit unseren Kameraden sind. Wir vergessen euch nicht. Euer Opfer ist unsere Verpflichtung. Wir verzeihen euch nicht, unsere Rache ist eure Vernichtung. Ein Kamerad hat sein Leben gegeben, erschossen der Deutsche und hat sich gerade erschlagen. Vielleicht hat er auch keine Kraft zum Leben, wo er durch Terror systematisch in den Tod getrieben. Und du, Kamerad, du hast dich gefährdet. Weg mit dem Scheißsystem. Du erkanntest, dass alles verkehrt. Doch dein Menschenleben war ihnen nichts wert. Kameraden, oh Kameraden.